Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute ist Freitag, heute haben wir eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und wir machen jetzt genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir hatten nur wenig Zeit und da habe ich gesagt, wir setzen das Gespräch heute fort. Herzlich willkommen nochmal, Luis, 16 Jahre. Grüß dich. Schönen guten Abend. Ja, sehr gut. Heute ist es auch eine noch bessere Leitung. Ja, super. Mein Lieber, gut, dass wir uns unterhalten können. Ich fasse mal eben zusammen für die Leute, die gestern nicht dabei waren. Du bist 16 Jahre alt, kommst aus einem, ich sag's mal ein bisschen despektierlich, schweinereichen Elternhaus. Ja. Du hast gestern so gesagt, schätzt das Vermögen deiner Eltern im 7-8-stelligen Millionenbereich. Genau. Wohnst in einem recht großen Haus, bist Einzelkind. Gehst nicht auf ein Internat, sondern in eine, wie ich es gestern, glaube ich, richtig verstanden habe, eine normale Schule. Genau. Und ich glaube, so da in etwa waren wir stehen geblieben. Ja, ich hatte gesagt, das ist halt, das Geld an sich ist wunderschön. Ich meine, ich kann mir bis jetzt oder bis heute diese ganzen Millionen und Tausende von Euros, die in meinem Zimmer liegen könnten, gar nicht vorstellen. Ich glaube, die würden hier mein ganzes Zimmer füllen. Und ich hatte gesagt, es ist halt alles nicht so wundervoll in meinem Leben. Also ich habe viel Probleme bei der Freundessuche. Ja, also in der Schule zum Beispiel, in der du bist. Da ist es schon zum Beispiel so, dass viele einfach nur aufs Geld aus sind. Ich meine, spätestens wenn ich, sage ich mal, potenzielle Freunde mit nach Hause bringe und die dieses Haus sehen. Ja. Und ich meine, es stehen auch noch Autos da. Es ist ein Du hattest gestern gesagt, dass du eben nicht in eine Schule gehst, wo vorwiegend Kinder von wohlhabenden Leuten sind, sondern auf eine relativ normale Schule. Genau, staatliche, normale Schule. Gut, dann bist du wahrscheinlich der Wohlhabendste dort in der Schule. Vermutlich mal stark, ja. Du sprichst von dem Haus. Wie viele Angestellte habt ihr in dem Haus? Also wir haben nicht so viel. Wir haben jetzt zwei Mädchenhaus da und ein Hausherr, die sich halt, ich sag mal so, abwechselnd in der Woche um Einkauf, alles Mögliche kümmern, also sauber machen, einkaufen, ja. Was noch alles mal gemacht haben. Und manchmal ist ja irgendwie mal hier und da mal eine LED kaputt, also sowas. So eine Art Hausmeister ist das dann. Genau, ja. Und an sich ist es halt auch so, gut, wir haben noch einen Gärtner, der kommt vielleicht einmal im Monat und schneidet hier und da. Mhm. Aber, und wahrscheinlich diverse Putzfrauen, weil das große Haus muss sauber gehalten werden. Ja, genau. Ich mache nicht so viel Dreck. Ich bin ein relativ ordentlicher Typ. Ich meine, wenn es bei mir im Zimmer staubig ist, hole ich mir auch schon selbst einen Staubsauger und wische mal schnell durch. Sind deine Eltern, du hast gestern gesagt, dass dein Vater irgendwie mit Aktien, Investment, was macht. Genau. Ist er oder deine Eltern, sind die viel zu Hause? Eben nicht. Also es ist relativ so, dass wir hier in Frankfurt sind, am Markt, auch oft in Brüssel. Da ist auch irgendwie was und halt auch ist das mal an der Wall Street. Mhm. Das heißt, du bist in dem Riesenhaus mit den Angestellten dann immer sehr oft alleine? Also ab und zu kommt es schon mal vor, recht oft ist, dass zum Beispiel meine Oma mit anwesend ist oder halt mal zwei, drei Tage bei mir übernachtet, weil einfach um da zu sein, weil ich alleine in dem ganzen Haus, ich ganz ehrlich, es hört sich vielleicht kindisch an, aber ich habe nachts häufig echt Angst. Es ist so diesen, ich sag mal, für mich als Einzelperson, ich meine, hier könnten mindestens, ich sag mal, 10 oder 12 Personen nehmen, für mich als Einzelperson nachts, wenn man einen Gruselfilm guckt, ist es doch beruhigend, jemand da zu haben. Mhm. Aber der Hausdiener, oder wie du es gerade genannt hast, der ist doch, wohnt er nicht auch mit in dem Haus? Nein, also die haben zwar einen Hausschlüssel, das ist zum Beispiel, wenn meine Oma zum Beispiel mal nicht da ist, die haben Hausschlüssel, die haben alle Berechtigungen, dass ich zum Beispiel, wenn was ist, nachts anrufen kann, die wohnen nicht weit weg, also die wohnen im Umkreis von 10 Kilometern. Das heißt, wenn deine Oma nicht da ist, bist du wirklich in diesem riesen Koloss da ganz alleine nachts? Also sie arbeiten halt, die Angestellten arbeiten halt, es sind halt wie gesagt nur drei, die arbeiten im Wechselbetrieb, Schichtbetrieb, ich sag mal so von 10 bis, also wenn nichts dazwischen kommt, wenn ich jetzt nicht persönliche Interessen noch bei denen habe, irgendwie. Sind die abends weg? Genau. Ja, okay. Also es ist wie praktisch ein normaler Arbeitstag. Jetzt erklär mir doch mal, Luis, wie das funktioniert in der Schule. Hast du denn überhaupt einen wirklichen Freund gefunden? Ja, ich habe tatsächlich zwei echt gute Freunde. Einer auch aus der gleichen sozialen Schicht wie ich, also aus der etwas reicheren Schicht. Mhm. Und erstaunlicherweise einer aus der Mittelschicht. Also, was heißt erstaunlicherweise? Es ist halt ein deutlicher Unterschied zwischen ihnen und mir, wenn ich... Was machen die Eltern von dem? Ich glaube, er hat einen Maler, also seine Eltern sind im Malerbetrieb tätig. Okay. Wie ist das denn für dich, zum Beispiel, als er dann zum ersten Mal bei euch in das Riesenhaus kam, was für ein Gefühl hast du dann, wenn du ihm das zeigst? Also an sich, wenn ich vor dem Gerät, wenn ich vor dem Haus stehe, denke ich mir halt, wow, ich bin halt stolz irgendwie auf meine Eltern, dass man sowas hinbekommt. Und gleichermaßen denke ich mir auch halt immer, hoffentlich ist der nächste Satz nicht, kaufst du mir. Also, oder irgendwie was im Zusammenhang mit Geld. Ach so, dass die Leute sagen, kauf mir was? Oder wie? Meinst du das? Naja, zum Beispiel ist es so, ein bisschen abgewandelt jetzt, ich hatte schon 2-3 Freundinnen und die dritten oder vierten Sätze nach 2 Wochen waren dann halt, ja, was ist jetzt mit Schule so übertrieben gesagt. Und verstehe nicht, was haben die gesagt mit Schulnoten? Nein, nicht Schulnoten, Schuhe. Ach, mit Schuhe? Ach so. Okay. Ach so, dann wollten die einfach, weil du so viel Kohle hast, dann wollten die von dir fette Geschenke haben. Ja, ich kam mir vor, als wenn man immer die Situation am besten ausnutzen wollte. Bist du denn in der Schule, in der du bist, abgesehen von diesen 2 Freunden, irgendwie so ein Außenseiter? Gucken die schief an, die anderen? Was heißt angucken? Das Ding ist halt immer, ich bin halt immer etwas ordentlicher gekleideter oder halt meine Eltern sagen halt immer, ja, man muss ordentlich aussehen, was ja im Endeffekt wirklich so ist. Mhm. Man muss ordentlich aussehen. Mhm. Und da ist es halt so, ich trage schon hier und da mal Markenklamotten, die anderen sich jetzt eher nicht leisten können. Ja, fühlst du dich da als Außenseiter? Ich fühle mich nicht direkt als Außenseiter. Ich werde so akzeptiert in der Klasse, wie ich bin. Mhm. Aber im Hintergrund oder im Unterbewusstsein ist es doch schon noch so, dass man, ich sag mal, ich fühle mich einfach manchmal wirklich wie so ein Außenseiter, obwohl ich gar nicht aktiv drauf los bin. Ich verstehe. Also es macht sich nicht wirklich äußerlich bemerkbar. Mhm. Luis, hat dein Vater für dich schon ein Geldkonto angelegt? Ja, genau. Also magst du sagen, wie viel Geld da schon drauf ist? Also Ich habe leider keine direkte Einsicht darüber, erst ab 18. Mhm. Aber ich kann zum Beispiel eine kleine Geschichte erzählen. Ja. Mein Vater hat heute Morgen angerufen. Ich telefoniere fast jeden Abend mit meinen Eltern, wenn ich es schon nicht nehme. Und meinte er gleich so, ich hab's getan. Und ich meinte so, ja, was hast du getan? Und er dann so, mein Vater hat vor einem Jahr im März, hat ja Netflix-Aktien im Wert von, ich habe es ihm aufgeschrieben, im Wert von ungefähr 900.000 Euro gekauft. Mhm. Damals kostete eine Aktie 60 Euro. Mhm. Und wer vielleicht ab und zu Nachrichten oder sowas guckt, hat bemerkt, dass die Netflix-Aktie jetzt in der letzten Zeit doch rapide hochgeschossen ist. Mhm. Heißt, die Netflix-Aktien aktuell kosten jetzt um die 117 Euro. Oh. Also was ja doch eine Steigerung von 50% ist. Ja. Das heißt, er hat sein Paket jetzt verkauft? Genau, er meinte heute Morgen, ich habe es getan, ich habe es heute verkauft. Mhm. Ja, und jetzt sind wir theoretisch wieder mein Vater hat eine Zahl 1,77 Millionen. Dafür hat er es verkauft? Dafür hat er es verkauft, genau. Das ist der Verkaufspreis, dann sind noch Steuern weg. Mhm. Und davon, sage ich mal, kommt ein Prozentanteil auf meinen Sparkonto. Auf dein, Konto, das steht dir dann auf zu. Auf mein Vorkonto, was ich dann als ab 18 nutzen darf. Und wie viel hast du jetzt heute von deinem Papa bekommen? Also es ist halt immer Weihnachten, Geburtstag, da waren schon, also schätzungsweise 500.000, 600.000 dürften es schon sein. Die du heute bekommen hast? Nein, nicht die heute. Ich habe heute, mein Vater hat mir 110.000 bis 150.000 gesagt. Er muss gucken, was er über. Ich verstehe, wir halten fest. Luis hat heute mal so locker vom Papa 150.000 Euro überwiesen bekommen. Das ist schon für Leute, die wenig Geld haben und normal leben, ist das schon. Natürlich, kann ich absolut verstehen. Extrem krass. Kommt eigentlich eure Familie, Oma, Opa von beiden Eltern, kommen die auch aus so reichen Familien? Also, ich kenne nur einen Teil meiner Großeltern, und zwar die Eltern von meiner Mutter. Mhm. Und die hatten, bevor die Ehe von meinen Eltern hatten die überhaupt nichts mit Reichtum zu tun. Also auch meine Mutter nicht. Achso, und die Oma, die manchmal bei dir übernachtet, ist sie auch eher eine einfache Frau? Also meine Mutter und meine Großeltern waren eigentlich erst in einer mittleren normalen Schicht. Mhm. Beziehungsweise meine Großeltern sind es immer noch. Meine Mutter ist natürlich jetzt mit meinem Vater halt in der Höhe. Mhm. Also kommt sie aus ganz anderen Verhältnissen und kennt auch noch das normale Leben. Jetzt hast du gestern zu mir gesagt, Luis, im Prinzip, du wirst irgendwann so ein großes Vermögen erben. Erstmal dein Geld, was dein Vater für dich auf das Konto gelegt hat, an das du mit 18 richtig. Kannst. Da ist gar kein Ehrgeiz und gar kein Impuls, irgendwas zu machen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also indirekt schon ja, weil ich finde einfach irgendwie, ich werde niemals so viel Geld ausgeben können. Wie du bekommst. Das war mir von vornherein klar, als ich wusste, dass so viel Geld überhaupt in meinem späteren Besitztum existieren wird. Bist du unglücklich mit dieser Situation? Ich sage mal, ich akzeptiere die Situation so, wie es ist. Ich finde, ich würde es natürlich besser finden, wenn ich sag mal jetzt einfach mal, hart gesagt, in einem normalen Elternhaus aufgewachsen wäre. Vielleicht jetzt nicht unbedingt das Ärmste, aber manchmal, wo es auch halbwegs läuft. Mhm. Aber ich hab eine Idee, Luis. Du bist jetzt 16 Jahre, das geht sehr schnell, dann bist du 18 Jahre. Wenn du das bist und dein Abitur in der Tasche hast, dann mach doch ein soziales Jahr. Das habe ich auch schon überlegt. Geh irgendwo hin, wo es wirklich hart ist, oder geh nach Afrika in irgendwelche Entwicklungshilfeprojekte und arbeite dort ganz normal wie alle anderen Leute. Dann kriegst du erstmal einen guten Zugang zum Leben. Ich wollte das nämlich ansprechen. Hatte mir schon vor ein paar Jahren überlegt, weil ich bin ein recht sozialer Mensch, dass ich halt, ich denke mal so die Hälfte, vielleicht auch vielleicht ein bisschen weniger an, ich sag mal so, Welthunger, Krebsforschung, AIDS, was auch immer, also alles Mögliche spenden werde. Ein Teil davon werde ich mir dann für schlechte Zeiten zurücknehmen und von dem nächsten Teil werde ich mir erstmal irgendwo vielleicht, wenn ich 18 oder 19 bin, eine Wohnung kaufen, dann ich möchte später mal Pilot werden. Mhm. Na gut, das ist schon mal ein guter Plan. Genau, ich habe schon. Aber im Ernst, das finde ich gut. Wenn du auch so eine Idee schon hattest, mit dem sozialen Jahr da irgendwo hinzugehen, dann einen Teil des Geldes zu spenden, nach guter Prüfung natürlich, dass das auch ordentlich ankommt. Natürlich. Und wenn du dann deinen eigenen Weg gehen willst, dass du auch deine Ausbildung machst und dann irgendwann Pilot bist, finde ich eigentlich ganz gut alles. Das Ding ist, ich will aus diesen Millionen Euro Haushalt raus. Das ist halt so, was mich stört. Ich will einfach nur später mal, ich sag mal, ein mittelgroßes Häuschen mit einem Pool, eine Frau und vielleicht ein Kind. Mehr will ich aber, nicht. Aber ein Pool muss schon sein. Natürlich. Vielleicht auch noch eine Sauna. Okay. Also es ist auch, ich wäre nicht schlimm, wenn da jetzt vielleicht auch noch 20.000, 30.000 sage ich mal, irgendwie vorrätig werden, dass man mal sagen kann, okay, man macht jetzt mal irgendwie eine Weltreise, einen Urlaub. Und nun hast du ja schon eine eher distanzierte und etwas kritische Einstellung zu dem Milieu, in das du reingewachsen bist. Wissen deine Eltern, dass du das so etwas kritisch siehst? Also ich erzähle meinen Eltern generell halt wirklich alles. Und ich habe denen halt auch schon mal erzählt, dass ich, sage ich mal, ich bin kein Mensch, der mit so viel Geld wirklich umgehen zu weiß. Mhm. Habe ich denen auch gesagt. Ich weiß nicht, was es mir bringt. Mhm. Mein Vater arbeitet immer noch, obwohl er sich schon 100 Mal zurück hätte legen können und schon für die nächsten 20, 30, 40 Leben. Ja, das ist wahrscheinlich eine Art von Sucht, ne? Noch mehr Geld und noch mehr Geld und es geht gar nicht mehr ums Geld. Mein Vater hat auch gesagt, aber ohne Arbeit ist es irgendwie für ihn auch langweilig. Mhm. Man braucht irgendwie einen Lebenssinn und er hatte auch schon mal sehr viel Geld gespendet. Also kleine Zwischenbemerkung, die ganzen Leute in der Schule wissen es nur daher, dass ich so vermögend bin, da mein Vater halt viel für die Schule macht. Ich sag mal, wenn irgendwie das Geld für die nächste Klassenfahrt nicht zusammenkommt und dann noch 2, 3 dann schießt er was zu. Richtig. Dann macht er sich beliebt. Klar, ja. Also ich merke auch richtig, wie die Lehrer immer total nett sind, so übertrieben nett. So. Ja, ja. Deswegen finde ich es ganz wichtig. Ja, du bist ja der Prinz. Du wirst da im goldenen Käfig gehalten in der Schule. Beachten die Lehrer dich wahrscheinlich noch mehr mit Respekt als ohnehin. Deswegen finde ich das super, wenn du 18 bist, mal in ein ganz normales Leben tauchst, wo du deinen Mann stehen musst, wo du nicht bevorzugt bist und wirst, sondern ja, ganz normal genau, arbeiten. Genau, und deswegen versuche ich halt auch schon, ich versuche halt von Haus aus, also ich kriege monatlich natürlich nochmal Taschengeld, also wenn jetzt vielleicht irgendwie 20.000 pro Monat. Na, wie viel sind's? Ich kriege 100 Euro. Als, das ist ja noch im Rahmen. Freizeitlich, also wirklich rein freizeitlich. Ich muss persönlich kein Essen bezahlen. Also sämtliche Haushaltskosten sind gedeckt von meinem Vater. Mhm. Ich habe wirklich diese 100 Euro zur freien Verfügung für Telefonkarte, für alles mögliche, Kino, was auch immer. Mein Lieber, weißt du was? Ich muss jetzt leider unser Gespräch gleich beenden. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Wir sind ja schon fast erheblich so über unser normales Zeitpensum hinweg. Ich habe mich gefreut, dass wir nochmal beide reden konnten. Und wenn du diesen Plan so dann auch verwirklichst, den du gerade gesprochen hast, erzählt hast, finde ich das gut. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Ja. Also ich werde mich nicht mit diesem Vermögen zufrieden geben. Ich werde auf jeden Fall viel für wohltätige Zwecke spenden. Sehr gut, das ist ein gutes Wort. Mein Lieber, ich wünsche dir alles Gute. Und toi, toi, toi für dein Leben. Ja. Tschüss. Alles klar. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Der Luis. Und wir machen weiter mit Alexander. Und Alexander ist 40. Guten Morgen. Hallo, Domian. Morgen, Alexander. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich rufe zum kompletten Gegensatz an. Und zwar den Thema Spielsucht. Also jetzt kommen wir von extremem Reichtum wahrscheinlich in große Schulden. Ja. Du bist sehr verschuldet. Ich bin sehr verschuldet, ja. Wie hoch bist du verschuldet? Wenn ich 250.000 Euro sage, dann ist es... Das ist für einen normalen Menschen wahnsinnig viel Geld. Niedrig angesetzt, ja. Ich weiß selber nicht, wie viel das ist. Wo bist du verschuldet? Bei wem? Überall. Es gibt nichts, wo ich keine Schulden in dem Sinne habe. Vielleicht außer heutzutage beim Finanzamt oder staatlichen. Wie lange spielst du schon? Spielen tue ich schon sehr lange. Ich kann nicht abschätzen, wie lange. Ja, ungefähr. 20, reden wir von 20 Jahren? Seitdem ich 18 bin, seitdem ich darf. Spielst du an Automaten oder Roulette? Automaten. Rein an Automaten. Und hast in diese kacke Automaten so viel Geld verballert. Ja. Was machst du beruflich? Ich mache nichts beruflich. Jürgen, wir haben letztes Jahr im Januar telefoniert. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich bin der Paketzusteller mit den abgefahrenen Reifen. Ich erinnere mich sehr gut. Das heißt, du machst das auch nicht mehr? Nein, ich bin seit Juli bin ich komplett kaputtgeschrieben durch die Krankenkasse. Was heißt kaputtgeschrieben? Habe noch mehr Zeit, habe noch weniger Aufgaben. Und noch weniger Geld? Noch weniger Geld, richtig. Von was lebst du denn im Moment? Noch bin ich im Krankengeldbezug und gehe jetzt in Arbeitslosengeld. Das ist nicht viel, das wissen wir. Und dieses Geld, was passiert mit diesem Geld? Verspielst du das auch noch? Ja. Aber dann trotzdem die Frage, von, wenn du das auch noch, für die paar hundert Euro auch noch verspielst, wie kaufst du dein Essen? Indem ich immer versuche, wieder an Geld zu kommen, immer wieder Geld zu leihen, immer wieder Sachen verkaufe. Aber wer leiht dir denn noch Geld? Freunde, Bekannte. Ehrlich, die leihen dir noch Geld? Familie. Die wissen doch wahrscheinlich das alle. Es weiß ja keiner in dem Sinne, was ich mache. Ich habe dir ja damals auch gesagt, dass ich durch fehlende Freunde einfach nach der Arbeit damals noch zum Absacken. So. Was erzählst du denn deinen Bekannten und Verwandten, wofür du das Geld brauchst? Hier fürs Auto oder für Telefon oder Miete oder okay, das irgendwas immer wichtig ist. Okay, das kann man einmal machen, das kann man zweimal machen, aber am dritten und vierten Mal werden doch die alle stutzig werden und sagen, hä? Dann geht's an sämtliche Reserven, die ich habe. Also wenn ich beispielsweise die letzten 3 Tage nehme, dann ist das Bargeld weg, dann sind Lastschriften zurückgebucht worden, dann habe ich mein Handy verkauft, dann. Also du bist in einer ständigen, unglaublichen Bedrückung wahrscheinlich. Ich war letztes Jahr nach dem Unfall und so weiter, war ich in einer psychosomatischen Reha. Hast du denen erzählt von deiner Spielsucht? Nein, habe ich mich nicht getraut. Alexander. Ich war zwar auf der passenden Station und in diesem Bericht für die Rentenversicherung stand auch drinne, zurzeit nicht spielsüchtig. Das heißt im Klartext, du warst noch nie in einer Behandlung wegen der Spielsucht? Nein. Noch nie? Nein. Nein. Das ist unfassbar krass, wenn du so lange spielst und in einem solchen Sumpf steckst, hast du noch nie mal... Es frisst und macht mich immer weiter kaputt. Also irgendwann... Hast du selbst Anläufe unternommen, eigenständig da rauszukommen? Ich hab versucht, mir Ziele zu setzen oder mich abzulenken oder. Aber ich. Okay, ich habe damals schon gesagt, dass ich ein relativ einsamer Mensch bin und. Die Situation ist. Ich wirklich schaffe, mir irgendwo Freundeskreis oder was aufzubauen oder. Okay. So, die Situation ist richtig schlimm. Ich halte nun mal fest, die ist richtig schlimm. Schlimmer geht's kaum mehr. Ja, es geht immer schlimmer, aber die ist schon sehr schlimm. Du hast einen mega Schuldenberg und du bist in einer schweren psychischen Situation, nämlich in einer schweren Sucht. Ich war. So. Da gibt es aber natürlich jetzt die Radikalkur. Die Radikalkur ist private Insolvenz und psychische Klinik. Eine Insolvenz kann ich nicht machen, weil teilweise die Schulden, die ich habe, durch Betrug und... Ach, das auch noch? Das heißt, du hast auch noch krumme Dinger gedreht? Ja, damals habe ich krumme Dinger gedreht, richtig. Wie viele Schulden? Hier Handys bestellt, da Handys bestellt, Verträge oder was gemacht. Okay, das muss ein Schuldenberater beurteilen, wie man da vorgeht. Das heißt, du darfst, also Alexander, das, was jetzt nicht passieren darf, ist jammern. Jetzt musst du die Hosen runterlassen und du musst nach vorne gucken, du bist 40 Jahre alt. Wenn du bei einem Schuldnerberater bist und alles auf den Tisch legst, was los ist, wird er dir einen Weg weisen. Ich war damals, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber nach dem Unfall war ich ja beim Anwalt wegen meinem Chef und wegen dieser Morddrohung seitens meiner Arbeitskollegen. Der hat auch Insolvenzrecht gemacht, dem habe ich die Kartons dahingestellt. Und als der gesehen hat, wie viele Buchungskonten bei der Deutschen Telekom ich habe, hat er gesagt, nimm die Kisten und geh nach Hause. Der hat mit einem Kollegen noch gesprochen. Der hat gesagt, schickt den nach Hause, der wird seines Lebens nicht mehr froh. Also. Nee, so kommst du nicht weg. So berät man auch keinen Menschen. Es gibt keine Situation, aus der es nicht einen Ausweg gibt. Und ich sag dir, wenn du bei einer professionellen Schuldnerberatung bist, wird man dir einen Weg weisen. Natürlich. Du bist nicht der Erste, der in einem solchen Sumpf drinsteckt. Du klingst mir zu aufgegeben. Du klingst mir so, als würdest du sagen, mir kann keiner mehr helfen, ich bin komplett am Arsch. Weißt du, wenn ich auf das Spiel komme, weißt du, wenn ich sage, ich habe noch 50 Euro oder wer weiß Gott was, bis ich nächstes Mal Krankengeld abbrechen oder wer weiß Gott was auch immer, dann komme ich da raus, wenn ich es wieder verzockt habe und dann geht dieser ganze Spießrutenlauf wieder vor, dann... Okay, deswegen soll das ja auch unterbrochen werden. Willst du das überhaupt? Willst du in ein anderes Leben? Natürlich möchte ich in ein ehrliches Leben, ohne dass ich... Aber das geht lügen oder mich verleugnen lassen muss, oder... Ja, aber das geht nun jetzt nicht mit Samthandschuhen. Das ist jetzt sehr schmerzhaft, die erste Zeit. Und da du jetzt hier... Da du dich jetzt hier bei mir gemeldet hast und nochmal gemeldet hast, gehe ich davon aus, dass da schon auch ein Wille irgendwo bei dir da ist. Aber dem Willen, aber dem Wille müssen auch Taten folgen. Ja. Und das liegt in deiner Hand, ob du diese Sachen dann, die wir dir alle gleich in die Hand geben werden, ob du das durchziehst. Ich kann das nicht mehr lange so. Ja, das höre ich. Und also was du mir jetzt gerade andeutest, das wäre die übelste Lösung. Und ich möchte gar nicht von Lösung sprechen. Weißt du, als ich in dieser Reha gewesen bin, ja, da hat man mir 6 Stunden Redezeit gegeben. Mhm. Und dann hat meine Therapeutin den Platz mit mir getauscht und hat mir das erzählt, was ich hier erzählt habe, und hat mich gefragt, wie sich das anhört und so weiter und so fern. Dann bin ich entlassen worden. Ich bin stark und ich bin gesund und ich soll nur den Kopf aus den Schultern rausheben. Und das war, ich war auf der Spielergruppe. Ja, also. Ja, du hast doch nicht gesagt, dass du spielsüchtig bist. Nein, aber ich bin, als ich in die Reha reingekommen bin, auf die Station, auf der Station der Spieler hatte ich mein Zimmer. Also ich war sehr, sehr nah dran. Aber du hast es nicht als gesagt. Als ich in der Reha-Nachsorge gewesen bin, hat derjenige von der Reha-Nachsorge gesagt, versucht und nicht gekonnt. Also der Bericht war selber in der Reha-Nachsorge. Da konnte ich dann über das Thema sprechen. Alexander, lass uns nicht über die Vergangenheit reden. Was hätte, wäre, sollen, können, sein, müssen. Das bringt alles gar nichts. Es geht jetzt darum, dass wir nach vorne gucken. Ja. Vorne gucken heißt Schuldnerberatung und Klinik. Das sind die beiden Worte. Nur das hilft, wird dir eine Rettung ermöglichen. Okay. Hast du gerade so eine... Ich hab's ja gerade so gesagt. Gibt's da in dir irgendwas, dass du dir das Leben nehmen willst? Das kommt regelmäßig vor. Ja. Und das kommt regelmäßig vor, wenn ich meinen Idiotismus, ich da rauskomme Aber ich meine, ich bin Raucher und so weiter und so fern. Ich brauche jeden Tag mehr Geld. Ich kann ja selber rechnen. Und wenn ich dann... Alexander, ich sage dir, ich habe in dieser Sendung schon mit Leuten gesprochen, denen es noch dreckiger ergangen ist, als es dir jetzt geht, und die es geschafft haben, die mich viel später angerufen haben und mir das erzählt haben. Wenn du es willst, schaffst du es auch. Du musst es aber wollen. Du darfst nicht im Selbstmitleid zerfließen, du darfst nicht jammern, du musst sagen, es ist beschissen, aber ich packe die Sache an und gehe nach vorne. Ja. So, und jetzt ruft dich meine Psychologin, die Magdalena, an. Und dann kriegst du die ganzen Sachen an die Hand. Und dann musst du am Montag loslegen. Okay? Ja. Okay. Alexander, ich drücke dir die Daumen. Wirklich von Herzen, dass du schaffst. Kann ich noch ein Autogramm von der... Ja, das kannst du gleich meiner Psychologin sagen. Okay? Okay. Alles Gute, danke. Lieber Alexander. Danke. Und du legst bitte auf. 1:31 Uhr 29 haben wir. Ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Blaulicht. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder bei anderen oder bei Rettungsdiensten arbeiten. Wie erlebt ihr euren Job? Was frustriert euch? Was habt ihr schon Schockierendes erlebt? Und ich möchte gerne auch mit der anderen Seite sprechen. Welche Erfahrungen habt ihr schon mit Einsatzkräften aller Art gemacht? Also Thema Blaulicht nächste Woche. Gerne könnt ihr euch schon anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor oder während der Sendung anrufen. Thema nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Blaulicht. Heute ist das Thema offen. Und ich begrüße sehr herzlich den Manuel. Der Manuel ist 30. Hallo Manuel. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist die größte Lüge, die der gesamten Menschheit erzählt wird. Und zwar, dass die Erde eine Kugel ist und dem ist nicht so. Ich sage oder bin besser gesagt 100% davon überzeugt, dass die Erde flach ist. Und dass die Regierungen uns eine Riesenlüge auftischen. Ich habe richtig verstanden. Du sagst, die Erde ist nicht rund, sondern eine Scheibe. Ganz genau. Spinnst du? Nein. willst du mich verarschen? Nein, dafür gibt es Dutzende Beweise, wenn man sich doch mal vielleicht den Kopf... Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Ah, das ist sehr gut, dass du das sagst. Dann würde ich dir doch mal empfehlen, vielleicht mal zu recherchieren, woher dieses Wort kommt. Na okay, aber ich bin also in die Richtung bin ich richtig, ne? Nö, also ich höre dieses Wort eigentlich ungern, weil damit werden wir diffamiert. Ach so, okay, weil du ja glaubst, du hast recht, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich weiß, dass ich recht habe. Hör mal, also ich weiß ja nun viel, was man immer wieder so liest über diese, ich sag's trotzdem mal das Wort, über diese Verschwörungstheoretiker. Ja, ja, ja. Manchmal kommt man da ja auch so ins Grübeln und denkt, naja, vielleicht ist da was dran, aber sowas Blödes habe ich noch nie gehört. Naja, dann kannst du ja mal in die Bibel gucken, da steht das auch drin. Ja, in der Bibel steht alles mögliche. Also entschuldige mal bitte, du musst nur mit dem Flugzeug fliegen, dann siehst du, dass die Erde rund ist. Wenn du musst mit dem Schiff fahren, dann fällst du nicht hinten runter. Nee, das hat was mit Perspektive zu tun. Da muss man sich einfach ein bisschen schlau machen. Da würde ich einfach jedem empfehlen, sich mal zu informieren, was es damit auf sich hat. Weil es ist einfach so, dass das Sichtfeld eines Menschen einfach eingeschränkt ist. Und zum Beispiel auch diese Krümmung, die man sieht, das hat damit zu tun, dass die Fotoapparate die meisten Fischeilinsen haben und automatisch dadurch eine Wölbung entsteht. Ach, das ist wenn man sich eine Kamera kauft. Das ist doch albern. Was sagst du denn einem Weltumsegler? Naja, der fährt einmal hings herum so. Also der kreist praktisch einmal. Wir sind von einem Eisring umschlossen. Und was ist da drunter? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist mehr Spekulation alles, aber wir sind definitiv auf einer flachen Scheibe. Also ein Eisring ist da. Und warum stößt man da nicht an den Eisring? Ja, was denkst du denn, warum es den Antarktis-Vertrag gibt? Es gibt einen Antarktis-Vertrag, wir dürfen doch da gar nicht hin. Und jetzt haben sie doch heute wieder, waren die Nachrichten, haben sie ein riesengroßes Schutzgebiet eingerichtet, damit dann nämlich eben keiner hinkommt. Und den Mond zum Beispiel und die Sonne sind auch nicht so weit weg, wie man uns erzählt. Das kannst du auch überprüfen. Du musst einfach nur mal die Sonne und den Mond beobachten. Warum soll... Wir bleiben mal bei der Scheibe, dass die Erde nicht rund ist. Wer hat denn ein Interesse daran, uns zu verkaufen, dass die Erde rund ist? Also ich gehe mal davon aus, dass das Reptiloiden sind. Wer? Reptiloiden. Was ist das denn? Das sind reptilienartige Wesen und die sehen aus wie wir und die haben uns okkupiert oder sind dabei, uns zu okkupieren und ich meine, man muss doch nur mal auf die ganze... Moment, langsam. Es sind Wesen, die sehen aus wie Reptilien und haben uns okkupiert. Genau, also die sehen jetzt mittlerweile aus wie wir. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sehen aus wie Menschen. Ich glaube, du hast so viel Fantasy-Filme geguckt. Nee. Woher sollen die uns denn okkupiert haben? Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben die das ja erschaffen, wo wir hier leben. Vielleicht sind wir in einer Art Terrarium oder... Vielleicht gibt es auch Mickey Mouse. Ja, jetzt verarschst du mich. Ja, du mich auch irgendwie. Nein, ich verarsche dich nicht. Nein, ich beschäftige mich seit 2 Jahren damit. Ich habe mich mit Physik, mit Mathematik, mit Geometrie, ich habe mich mit Geologie beschäftigt, ich habe mich mit allem beschäftigt. Ist doch merkwürdig, dass dann keiner von führenden Wissenschaftlern auf der Welt so etwas sagt. Ja, weil die da, es gibt Wissenschaftler, wir müssen auch einfach nur mal ein bisschen recherchieren. Es gibt Wissenschaftler, die was dazu sagen. Ja, das sind Durchgeknallte. Ja, das ist natürlich so, kann man es immer sagen. Ne? Aber nochmal mit der Erde. Es gibt doch mittlerweile ganz viele Sonden, die Fotos machen von weit oben und vom Mond und weiß ich was. Dann sieht man doch unsere Kugel schweben. Ja, genau, das ist gefälscht. Ach so, das ist gefälscht. Ja gut, da kannst du natürlich jeden Quatsch kannst du in die Welt setzen und sagen, das andere ist immer gefälscht. Ja, das ist ja, wenn du verstanden hast, dass die Erde flach ist, kommst du automatisch zu dem Schluss, dass alles gefälscht ist. Ne? Und wenn du weißt, dass die Erde flach ist, dann... Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, der so absurd ist. Nochmal zu diesen... Ja, ich weiß, das ist auch absurd. Nochmal zu diesen Wesen da, die... sind das Außerirdische oder was? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten, woher die kommen, was deren Ziel ist. Aber es scheint zumindest deren Ziel zu sein, also glaube ich, dass sie uns vernichten wollen. Also ich meine, man muss doch nur mal die ganze Welt anschauen. Entschuldige, ich muss immer zwischenfragen, sonst kommen wir nicht mit. Woher weißt du, glaubst du denn, dass es diese Wesen überhaupt gibt? Na, da muss man auch einfach mal ein bisschen recherchieren. So. Also es gibt Dutzende Videos auf YouTube. Ja, ich weiß, jetzt sagst du gleich wieder, im Internet ist alles gefälscht und hin und her und tralala. Das sind keine Beweise. Meine, jeder Journalist recherchiert und holt sich seine Informationen aus dem Internet heutzutage. Nicht das nur. Ist ein Fakt. Ja, nicht nur, nee. Ja, wie, und im Internet steht, oder findest du, dass es da diese Mischwesen gibt, die wie Reptilien, genau. Aber ich habe noch kein Mischwesen gesehen. Ich schon. Wo? Hillary Clinton zum Beispiel. Also. Oder, keine Ahnung. Jetzt sag bitte nicht, dass unsere Angela Merkel auch ein Mischwesen ist. Nee, bei der habe ich das noch nicht gesehen, habe ich noch nichts zu gefunden. Wie kann man das bei Hillary Clinton sehen? Na, da habe ich jetzt neulich erst wieder ein Video gefunden mit ihren Augen. Also die Augen sind das, was die verraten. Ne? Man muss auf die Augen achten. So, ne? Keine Ahnung. Natürlich gibt es auch welche Videos, die gefälscht sind, aber die sind halt dazu da, um uns zu diffamieren. Ne? Man muss halt wissen, worauf man achten muss. So. Man kann doch... Ich hatte gehofft, in all diesen 20 Jahren oder noch länger, wo ich hier sitze, dass ich nicht enttarnt werde. Jetzt bist du kurz davor, mich zu enttarnen. Ja, vielleicht bist du auch ein Reptiloid, aber eigentlich glaube ich nicht. Nein. Interessant, dass du mich darauf ansprichst. Es hat niemand gemerkt bisher. Ja, nur siehst du, ist doch in Ordnung. Ist doch niemand. Gut. Ist halt nur die Frage, ob du gut bist oder ob du böse bist. Und du bist sehr clever, dass du das alles so durchschaust. Ja, aber ich merke schon, dass du mich eigentlich nicht gerade wirklich ernst nimmst. Aber ich kann einfach nur jedem Zuschauer empfehlen, sich selber mal schlau zu machen, den Mond zu beobachten, die Sterne zu beobachten. Warum sehen wir denn immer nur die gleiche Seite vom Mond? Warum? Das kann man wahrscheinlich astronomisch sehr einfach erklären. Aber glaubst du denn, dass der Mond rund ist? Nee. Nee, also der Mond ist auch eine Scheibe. Nee, also nicht komplett rund. Ich kann zu dem Mond nicht genau sagen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur eine Projektion. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur definitiv, dass die Erde flach ist und dass man uns hier eine riesen Lüge auftischt. Und dass wir sind dabei, unsere Menschheit ist dabei zu sterben. Aber nochmal, ich komme nicht drüber weg mit deiner flachen Erde. Ich bin einmal mit dem Schiff von Europa nach Amerika gefahren. Ich bin nicht an eine Eiskante gestoßen. Ja, naja, weil es gibt ja eine gewisse Strömung, die ja dann praktisch im Kreis auf dieser Scheibe strömt. Und natürlich kannst du da nicht an den Eisrand stoßen. Ne? Und ich meine, wenn du selber zum Beispiel auch, weil ich habe auch schon von Leuten gehört, ich habe selber mit meinen eigenen Augen die Wölbung gesehen. Ja, da muss ich sagen, deine Augen haben auch einen Fischlinsenei entdeckt. Ne? Also dann... Das ist die Augen, die täuschen uns, ja. Das ist doch, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, informiert euch. Okay, das haben wir schon verstanden. Aber du weißt nicht, was diese Wesen mit uns vorhaben. Also mir macht es den Eindruck, als wenn sie uns vernichten wollen. Also ich meine, man muss sich wirklich nur die Erde anschauen. Hätten sie ja schon längst machen können. Naja, aber vielleicht können sie es ja nur auf die Art und Weise machen. Vielleicht sind sie nicht stark genug. Vielleicht sind sie nicht genug von diesem Wesen. Ich habe immer den Eindruck, dass Leute, die sich in solche Theorien so versteigen, denen muss es ja langweilig sein in ihrem Leben. Nee, mir ist nicht langweilig. Was machst du vom Beruf, Manuel? Also im Moment bin ich jetzt arbeitslos und bin auch komplett auf die Tür. Ich merke, du lachst. Nein, ich lache nicht über arbeitslose Leute. Das ist völlig Unsinn. Was hast du vorher gemacht und gelernt? Gelernt habe ich mal ursprünglich Koch. Ah, okay, gut. Und seit wann beschäftigst du dich mit solchen Sachen? Seit 2 Jahren jetzt, und ich wollte ursprünglich auch diese Flacherdler, so nennt man die, oder Flat Earther, wollte ich ursprünglich auch widerlegen. Ne? Mhm. Ich wollte sie widerlegen. Ich habe nach Bildern der NASA geguckt, auf der offiziellen NASA-Website, habe mir Bilder der Erde runtergeladen und habe sie verglichen. Und du findest da eindeutige Beweise, dass diese Bilder gefälscht sind. Aber drunter steht, dass es ein Originalbild der Erde aus dem Weltraum aufgenommen ist. Und genauso kannst du auch zum Beispiel mal, geh mal auf guck dir den Livestream von der Erde an. Du siehst das, dass das gefälscht ist. Das ist ein Fake. Zum Beispiel auch Satelliten gibt es nicht. Warum heißt es denn GPS? Geostationäres System. Die sind nicht im Weltraum. Wieso? Die kommen nicht in den Weltraum. Pass mal auf, noch eine ganz andere Frage. Ja. Was steigerst du dich da so rein? Lass mich mal fertig fragen. Ja, sorry. Selbst wenn es so wäre, könnte es dir doch auch egal sein. Nee. Mir ist es nicht egal, aus dem Grund, weil ich sehe, dass was mit unserer Erde hier passiert. Menschen, wir führen Kriege, wir verseuchen unsere Meere, wir verseuchen unsere Böden, wir holzen alle unsere Bäume ab. Man muss sich mal überlegen, die Bäume sind die Lunge unseres Ökosystems. Okay, da sind wir uns ja einig. Aber liegt das nicht im Menschen begründet, weil der Mensch eben ein Raubtier ist und diese Erde wirklich ausbeutet? Brauchen wir da irgendwelche Aliens und Flachscheibentheorien? Du hast in gewisser Maße recht, aber ich glaube, dass der Mensch schon so vernünftig wäre, dass er an einem gewissen Punkt erkennt, dass wir unsere Erde nicht noch weiter ausbeuten und zerstören können. Aber das tun wir. Wir tun es Tag für Tag. Ja. Und daraus schließt du? Aufgrund meiner Recherche. Aus der Unvernunft des Menschen schließt du das? Du sagst ja, dass der Mensch sehr unvernünftig ist. Und daraus resultiert doch für dich dann irgendetwas. Und was ist das? Naja, wir sind ja, wie du ja gesagt hast, wir sind Raubtiere, wir zerstören natürlich unseren Planeten. Aber nicht, ich glaube, wir werden schon so vernünftig, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir unser Ökosystem so zerstören, dass wir es nicht mehr rückgängig machen können, dass wir etwas dagegen unternehmen. Aber das ist nicht der Fall. Ja, wir könnten seit 100 Jahren, vor 100 Jahren, 1900, sind mehr Elektroautos auf den Straßen gefahren als heute. Mhm. Gut, jetzt kommen wir ein ganz anderes Thema. Ich würde gern zum Schluss noch, nachdem du uns aufgeklärt hast, dass Hillary Clinton ein Reptiloid. Ein Reptiloid ist. Gibt es in Deutschland jemanden, den du als Reptiloid... Also habe ich noch nichts gefunden zu... Und sonst noch ein international bekannter Mensch? So ein paar Stars auf jeden Fall habe ich schon gesehen. Zum Beispiel? Wie heißt die Katy Perry zum Beispiel? Aha. Wie heißt die Miley Cyrus? Ja. Zum Beispiel hier auch, die ist vielleicht kein Reptiloid, aber die haben sie auf jeden Fall geklont, die US-Olympionikin Simone Biles. Man muss sich nur mal angucken, was sie, das hat ein Physiker, hat das analysiert, was sie für Sportübungen gemacht hat. Das ist physikalisch unmöglich. Mhm. Und das macht sie. Das hat ein Physiker analysiert. Ja? Okay, interessant ist nur, dass wirklich keine seriösen Physiker oder Wissenschaftler der Welt... mit Ausnahme von irgendwelchen seltsamen Leuten, die du da im Internet findest, niemand so etwas sagt. Das sind auch wichtige Leute, die haben auch, oder was heißt wichtige Leute, aber das sind auch gebildete Leute. Ich meine, die haben doch auch mal studiert und das gemacht. Die denken sich das doch nicht aus. Ich glaube schon eher. Manuel, da kommen wir nicht zueinander, aber ich fand es interessant. Ich möchte ja auch nur anregen. Ja, natürlich. Und ich finde es interessant, dass du dich... Ihren Horizont erweitern. Natürlich. Das ist ein sehr ehrenwertes Anliegen. Und wir denken alle jetzt über die Scheibe noch nach. Vielleicht kommen wir da zu einem Ergebnis. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, nächste Woche hätte ich auch was dazu zu sagen, zu Thema Blaulicht und wie die Polizei mit... Da bin ich sicher, dass du da gute Überlegungen hast. Wir überlegen mal, ob wir nochmal... Nicht Überlegungen, ich habe Erfahrung. Natürlich, du hast Beweise, ist mir völlig klar. Manuel, bis jetzt... Nee, das verarschst du mich. Nein. Und für heute sagen wir mal Tschüss. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss, ciao. Ja, ihr Lieben, die Alice ist nicht rund. Die alte katholische Kirche, die ganze alte katholische Kirche wird sich freuen darüber, dass es jemand gibt, der das so sieht. Hier ist Christoph. Christoph ist 35. Morgen, Christoph. Hallo, Dobia. Hallo. Glaubst du auch, dass die Erde eine Scheibe ist? Nein. Ich habe mich in eine Frau verliebt. Bitte? Ich habe mich in eine Frau verliebt. Du hast dich in eine Frau verliebt, ja? Ja, in meine Arbeitskollegin. Ja. Und? Mal durch ein Telefongespräch. Bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Also du hast dich in eine Frau verliebt, in eine Arbeitskollegin? Ja. Okay, so weit, so gut. In erster Linie in ihre Stimme erstmal. In ihre Stimme? Ja, weil wir mögen uns eigentlich überhaupt nicht. Ihr mögt euch nicht? Überhaupt eigentlich. Aber ihr habt schon so vis-à-vis miteinander zu tun? Genau, ja. Ihr seht euch schon? Wir sind am gleichen Arbeitsplatz. Ja. Aber... Wir hatten dann abends ein Telefongespräch über die Arbeit. Ja. Und dann habe ich mich in diese Stimme verliebt. Obwohl du die Stimme schon vorher 1000 Mal gehört hast. Ja, ja. Ja. Darf ich kurz fragen, was ihr da gemeinschaftlich arbeitet? Ja, genau. Über ein Projekt. Und dabei ist was passiert. Nee, ich habe gefragt, darf ich fragen, was ihr da gemeinschaftlich arbeitet? Wir sind Architekten. Architekt, okay. Ja. Und auch nochmal zur Grundklärung, bist du solo, ist sie solo? Ja. Sehr gut. So, jetzt hast du telefoniert mit ihr und plötzlich ist es in dir aufgegangen und hast gemerkt, sie hat eine traumhaft schöne Stimme. Ja. Ja. Und dann haben wir uns durch einen Zufall im Schwimmbad getroffen. Im Schwimmbad habt ihr euch getroffen. Ich muss dich immer, ja, ja. Ich muss es immer übersetzen, weil du so, kannst du nicht irgendwie den Hörer mal ein bisschen anders halten? Ja, in Ordnung. So, im Schwimmbad habt ihr euch getroffen. Ja, ja. Ja. Und seitdem sehe ich täglich ihren Körper vor mir. Mhm. Ja, okay. Ja, okay. Ich verstehe. Ja, ja. Das Ganze nimmt eine bittere Form an, weil ich das ja nicht loswerden kann, weil menschliche halt überhaupt nicht mögen. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Was für Formen nimmt das an? Ziemlich bizarre Formen, finde ich. Bizarre Formen? Ja. Und zwar die, dass ich bei Telefonsex-Hotlines anrufe. Ich verstehe es nicht. Was hast du? Du rufst bei Sexportals an? Ja, bei Nummern. Ja. Ja. Warum? Ja, und dann? Der Fehler von mir. Die Frauen am anderen Ende müssen sie dann spielen. Die Frauen am anderen Ende müssen sie spielen? Ja, genau. Die müssen so tun, als wäre sie. Genau, als ja. Als wären sie sie. Als wären die Frauen die für die andere, deine Arbeitskollegin. Genau, ja. Warum so umständlich? Warum triffst du dich denn nicht öfter mit ihr? Weil wir uns menschlich wirklich überhaupt nicht mögen. Das ist eine reine körperliche Liebe. Christoph. Ja. Wir machen mal ein, wir müssen jetzt Folgendes machen. Ich kriege auch gerade den Hinweis aus der Regie, du bist wirklich extrem schwer zu verstehen. Und so wie ich mich anstrenge, müssen alle anderen Leute sich auch anstrengen. Wir legen jetzt nochmal auf und versuchen dich neu zu erreichen, okay? Ja. Dann bitte aber auch auflegen und damit die Leitung frei wird. Ist doch richtig, ne? Ihr habt ihn auch wahrscheinlich auch nicht verstanden. Manchmal kann man das draußen besser verstehen als ich auf den Kopfhörern, aber ich glaube, das war sehr mühsam. Hier ist Hartmut. Hartmut ist 53. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Hartmut. Ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich bin behindert, ich bin im Rollstuhl. Ja. Und jetzt fangt man vielleicht mal so an. Und ich bin jetzt zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung. Mhm. Und habe kurz bevor ich da hingekommen bin, eben gemerkt, dass ich auf SM oder so, wie es jetzt neudeutsch heißt, BDSM steht. Mhm. Und wie lange bist du schon behindert und sitzt im Rollstuhl? Seit von Geburt an. Achso, und was ist das? Was ist die Ursache? Das ist Spina bifida, beziehungsweise das hängt mit dem Rückenmark zusammen. Mit dem Rückenmark hängt das zusammen? Ja. Mhm. Heißt, wie gesagt, Spina bifida. Bitte, was bist du? Spina bifida. Spina bifida ist das, heißt es ganz genau. Achso, okay. Heute ist aber wieder Wurmloch mit dem Verstehen. Mann, oh Mann. Okay, also von Geburt an. Und du hast jetzt von vor kurzem erst bemerkt, dass du davor, auch... Also da war ich noch in Reutlingen, in dem Bennersdam am Fluss, wo ich am Fluss war. Ja. Und jetzt versuche ich eben seit von geraumer Zeit immer wieder zu Dominas zu... Also ich habe nur Kontakt zu professionellen Dominas leider und versuche von seit etlichen... einer ganz gewissen Zeit eben, seit ich eine Wohnung habe und einen Internetanschluss habe, auch privat jemanden kennenzulernen, der da Interesse ist und so weiter. Und bin auf der sogenannten Devotenseite beziehungsweise Subseite unterwegs. Und aber da tummeln sich doch so viele Leute. Aber anscheinend getrauen sich die meisten Leute, wenn sie eben mich sehen im Rollstuhl, denn eben, mit dem kann man nichts machen oder bist du der aktive oder der passive? Ich wäre gern der passive Teil sozusagen. Ja. Also ich bin's bei Dominas, aber leider wie gesagt bis jetzt bin eben nur bei professionellen Dominas. Eben. Ich muss dich nochmal fragen, das hast du eigentlich kürzlich erst entdeckt, diese Neigung? Ich habe sie vor. Also für mich relativ kurz entdeckt, vor 10 oder relativ, aber halt nur mit mir alleine. Also ich. Na, sag doch mal eine Jahreszahl. Wie lange ungefähr? Es hört sich für jemand Außenstehenden lang an, aber für mich ist es erst seit kurzem, weil es eben nur nicht mehr alleine ist. Also für mich alleine ist es schon doch eine lange Zeit, auf gut Deutsch 20 Jahre ungefähr, aber wie gesagt, ich habe erst seit kurzem zu professionellen Dominas Kontakt. Okay. Was zahlst du denn da, wenn du zu einer professionellen... Leider von ziemlich viel, also um die 100 bzw. 200 Euro ungefähr. Und wie oft gehst du dahin? Ein bis zwei im Monat. Kannst du dir das leisten? Hast du so viel Geld? Paradoxerweise eigentlich eher weniger. Also ich war ziemlich neidisch vorher auf den, wo ich von dem Typ gehört habe, der so stinkereich ist und so weiter und gedacht, also der könnte mir gut für das dafür ein bisschen was abgeben, weil ich bin eigentlich genau auf der Gegenseite zu finden. Mhm. Und muss deshalb immer sparen, gucken, ob ich was überhaupt leisten kann. Und okay, also das machst du zweimal im Monat ungefähr, aber das fällt ja nicht leicht finanziell. Richtig. Was macht die Domina dann mit dir? Also in der Zwischenzeit habe ich jemanden, zu dem ich immer regelmäßig gehe. Die kennt mich auch in der Zwischenzeit ziemlich gut. Mhm. Und weiß auch, dass sie mit mir einiges machen kann. Also die hat auch schon gesagt, dass ich aus dem Rollstuhl raus soll. Und wie ein Superstar, wie es bei uns heißt, sie mit Fußkuss begrüßen soll und so weiter. Mhm. Das kann ich, muss halt aus dem Rollstuhl raus und auf dem Boden und so weiter, das geht. Nur die meisten, wenn sie mich sehen, die denken, ich muss unbedingt im Rollstuhl bleiben. Okay, die Domina hat dich dann schon aus dem Rollstuhl quasi rausgezogen und... Nee, befohlen oder angehalten, dass ich raus soll. Ja, und das kannst du auch alleine dann? Das kann ich alleine, das ist kein Problem. Ja. So, jetzt ist dein Problem ist aber, dass du keine gleichgesinnten Amateure quasi findest. Richtig, genau. Ich bin auch in einer sogenannten Sklavenzentrale unterwegs, das ist so ein SM-Forum, ziemlich bekannt auch in der Szene. Und da habe ich auch viele Freunde, die mit mir über alles mögliche andere quatschen und so weiter. Ja, aber dann bist du doch schon mal ganz gut angedockt und da gibt es nicht... Aber ich, wie gesagt, die meisten, wenn sie mich sehen, finden auch immer meine Bilder ganz toll. Mhm. Aber dass sich mal eine bei mir meldet sagt, ja, sie wird gerne mit mir zumindest mal ausprobieren, was geht und so weiter. Ja. da haben die meisten anscheinend Angst oder keine Ahnung, oder ich weiß vielleicht nicht. Vielleicht musst du noch viel mehr Werbung für dich machen. Also, ja, wie? Also naja, ich weiß nicht. Angst anzurufen ist jetzt gerade meine größte Werbung ever. Ja. Ich habe von Fotos gemacht in der Sklavenzentrale. Ich habe von war auch auf dem Evangelischen Kirchentag. Da gibt es ja auch eine christliche Gruppe, die sich damit beschäftigt. Und also Moment. Du warst auf dem Evangelischen Kirchentag und ja, da hat sich eine Gruppe mit dieser Thematik beschäftigt. Ja, es gibt eine, die heißt BDSMUC. Und wir waren mit der Gruppe auf dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart. Das finde ich sehr lustig. Also dass die, nee, dass die, die ist total ernsthaft. Ja, ja, aber ich finde die schon sehr schräg, dass die natürlich sich auf dem Kirchentag mit dem Thema Behinderung und Sexualität beschäftigen, aber dass es da noch SM-Gruppen gibt. Da ging es um das Thema BDSM. Ja, ja, schon SM. Klar. Das finde ich schräg, dass das auf dem Kirchentag besprochen wird. Aber gut, warum nicht? Ist ein Fortschritt. Früher hat man das nicht gemacht. Ja, wir haben auch gesagt, auf dem Katholikentag wäre es wahrscheinlich nie gegangen. Wahrscheinlich weniger. Da hast du völlig recht. Ja, Hartmut, da kann ich dir natürlich auch nicht weiterhelfen. Ich kann nur. Ich habe nur gedacht, ich probiere mal hier, weil vielleicht hat es jemand gehört und dann hat gedacht, ja, okay. Ja, aber da muss ich dir sagen, in diesem Fall machen wir hier keine Kontaktbörse. Ja, klar, aber wie gesagt, ja. Aber, und ich werde dir auch keinen Kontakt. Ich wollte gerade nur sagen, also wie gesagt, ich war vorher in einem Behindertenheim sogar. Mhm. Und habe da angefangen zum Beispiel. Ich habe auch damals, das war ganz lustig, da bin ich mal einen Mitarbeiter dort gesehen, dass er halt immer wieder solche Sachen so mit mir rumgespielt hat und so weiter. Und hat er auch mal, ja, der hat mich sogar darauf aufmerksam gemacht, ja, ich soll doch mal zu Domina gehen und so weiter und so weiter. Ohne den wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel. Hast du denn du bist schon 53, hast du auch mal eine Beziehung gehabt in deinem Leben? Die letzte Beziehung, die ich gehabt habe, ist auch schon wieder etliche Jahre her, war aber eine sogenannte Vanilla-Beziehung. Hatte mit SM oder BDSM überhaupt nichts zu tun. Wie nennt man diese Beziehung? Vanilla? Vanilla. Vanilla? Also die hat mit SM überhaupt nichts zu tun gehabt. Und was heißt Vanilla? Ja, also, oder Stino, oder also ganz normale Beziehung ohne okay. SM-Anteil. Mhm. Was? Also ich wollte das Wort Stino nicht in den Mund nehmen, weil ich das so abwertend empfinde. Vanilla ist im Grunde auch abwertend, aber jedenfalls also, eine normale Beziehung halt. Okay. Wäre das denn für dich sogar jetzt noch ein Traum, dass du mit einer Frau zusammenkämst, die du lieben kannst und mit der du auch diese diese ungewöhnliche Sexualität teilen kannst? Ja, klar. Mhm. Natürlich. Und ja, auch, wie gesagt, ich gehe auch wahnsinnig oft auf irgendwelche Pop, Rock, Jazz, keine Ahnung was, Konzerte. Dafür bin ich auch in dem Forum zum Beispiel bekannt. Mhm. Aber du machst ja wirklich dann viel, wenn ich das so höre. Du sitzt ja nicht zu Hause und hoffst, dass da jemand reinschneit. Du machst viel. Ich versuche zumindest. Und dennoch ist es schwierig. Merkwürdigerweise ja. Letztendlich bleibt dir gar nichts anderes übrig, als weiterhin genauso aktiv zu sein, in der Hoffnung, dass dann doch irgendwie mal was passiert. Ja, klar. Bist du im Moment auch noch berufstätig? Nein, leider nicht. Ich habe auch so ein paar Mal überlegt, ob ich gerade, weil ich mich so wahnsinnig für Musik interessiere und auch selber in einem Chor bin oder war, ob ich mich irgendwie musiktechnisch irgendwie einen Job in Aussicht. Dann habe ich auch schon bei Plattenläden umgeguckt und so weiter. Ja. Das wird nicht einfach sein mit 53, wenn man nicht die Vorbildung hat, da reinzukommen. Ach, die Vorbildung hätte ich. Also wie gesagt, ich habe schon oft sondern bekommen, wie bewandert ich bei Musiksachen wäre und so weiter. Mhm. Also weil ich mich eben nicht nur für normale Songs, sondern auch für Klassik oder für fast alles interessiere. Gut, Hartmut, die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir, ich drücke dir einfach die Daumen, wir können dir nicht groß weiterhelfen, dass du eine Frau findest. Deine Sendung von wahnsinnig lang und ich finde es klasse. Dankeschön. Und wird gern auch Auto kommen von dir. Gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an, Hartmut. Alles Gute, du legst bitte auf. Ja. Tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht Daniel Paulmann. Und kurz nochmal der Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Blaulicht.